Ich bin Marcel Schäfer und ihr hört das Wölferadio. Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort, 3-1, schöner kann man das nicht spielen. Still can't face time, not in the complete defense. Brilliant stuff, all is gone in for the goal of the season. Liebe Wölfe-Fans, Freunde des Wölfe-Radios, herzlich willkommen zur aktuellen Sendung. Ja, sieht doch alles wieder ein bisschen besser aus, ne? Nach dem Sieg gegen den HSV. Das Ding erzwungen, gut, gut, gut. So muss es sein und so geht es hoffentlich auch weiter gegen Augsburg. Unter anderem spreche ich über die sportliche Situation, aber auch über sein 10-jähriges Jubiläum beim VfL Wolfsburg. Das findet nämlich dieses Jahr auch statt. Mit Marcel Schäfer, unserer treuen Nummer 4 und das später in der Sendung. Und es kommen auch wieder mal die Fans zu Wort bei mir. Zu Gast ist Manuel vom Fanclub Hungrige Wölfe und auch Mitglied im Fansteuerkreis für die VfL-Fan-Doku #20. Was er da so macht und treibt und was jetzt auch für das Spiel gegen Augsburg geplant ist, das habe ich mit ihm besprochen. Und dann verrate ich euch auch noch, was aus dem Jule-Song geworden ist. Transfergeschacher. Ja, die Personalie hat, glaube ich, einige überrascht gestern doch noch. Vor einer Woche gab es ja das Dementi, da sei nichts dran, das passiert nicht. Hätte er sich angeblich erschrocken, dass Schalke 04 Interesse angemeldet hat. Doch, ja, jetzt ist er weg. Daniel Caligiuri, danke für deinen Einsatz für die Wölfe. Knapp 4 Jahre warst du bei uns, jetzt verlässt du uns in Richtung Schalke 04. Grüß mal den Naldo von uns. Der ist ja da auch hingewandert. Ja, viele Fans, wie ich gelesen habe, sind nicht ganz so traurig, dass er geht. Ich habe das zwar nicht immer so ganz verstanden, aber Kalli war vor allen Dingen jetzt in der Hinrunde häufig gern mal der Sündenbock für die schlechten Leistungen der Mannschaft insgesamt. Er hat sicherlich, wie fast alle anderen auch, keine überragende Runde bisher gespielt. Ich glaube, 2 Tore und 2 Vorlagen stehen da zu Buche, wo er 16 Mal gespielt hat. Das sind natürlich eher enttäuschende Werte letztendlich für jemanden, der auch in der Offensive seine Stärke hat. Aber was man nicht sagen kann, und deswegen finde ich das so ein bisschen despektierlich, wenn man da ein bisschen mit Schadenfreude oder mit Freude generell reagiert, nach dem Motto, Kalli ist jetzt endlich weg. Jetzt können wir ja jemanden einsetzen, der Fußball spielen kann. So ähnliche Kommentare, die ich da gelesen habe, das finde ich ein bisschen schade. Weil man konnte ihm viel vorwerfen, unter anderem, dass er vielleicht auch mal einen Ball zu spät abgespielt hat oder dass er sich häufig festgedribbelt hat mit seinen Versuchen am 1 gegen 1. Aber er hat immer Einsatz gezeigt, versucht immer Maximum rauszuholen und sich reingehangen. Kann man nicht von allen behaupten, finde ich. Und deswegen verdient das durchaus erst nochmal Anerkennung für das Geleistete. Immerhin auch Pokalsieger und Supercup-Sieger mit dem VfL. 97 Spiele hat der Kalli für uns gemacht und dabei 12 Tore erzielt. Unter anderem auch, glaube ich, sein letztes jetzt gegen Gladbach. Das war eigentlich sehr schön. War eine tolle Flanke von Maxi Arnold und er war gedankenschnell, hat uns da in Führung gebracht und uns, glaube ich, auch in großen Schritt dann zum Sieg geführt. Insofern, Daniel Caligiuri, alles Gute. Danke für deinen Einsatz für die Wölfe nochmal und mach's gut. Spieler der Woche. Na, da brauchen wir, glaube ich, nicht viel drum rumzureden, finde ich. Paul Georges, der neue PG, ein Tepp, würde ich jedenfalls mal sagen, ne? Ist ja auch gewählt worden von den Wölfe-Fans zum Spieler des Spiels gegen Hamburg. Nicht nur deswegen, weil er das Tor vorbereitet hat und ja auch dafür gesorgt hat, dass noch ein Hamburger vorzeitig vom Platz gegangen ist. Der war sozusagen beteiligt an den entscheidenden Aktionen des Spiels, hat auch aber ansonsten alles gut reingebracht, was er kann, was man von ihm erwartet. Schnelligkeit, Antrittsschnelligkeit vor allen Dingen, sehr, sehr ballsicher, trickreich, dribbelstark. Sowas haben wir bisher ja noch nicht so häufig gesehen in dieser Saison. Insofern, ja, war eine knappe Entscheidung. Ich glaube, 78% haben für ihn gestimmt. Und ja, besser geht's ja fast gar nicht. Nicht nur das Tor vorbereitet, sondern dann auch quasi in die Kicker-Elf des Tages gleich gerutscht. Als Neuling. Das nenne ich doch mal Sahne und ich hoffe, es geht so weiter. Das ist mir sogar einen kleinen Sonderapplaus hier heute wert. Ja, PG, mach weiter so. Bist ein guter Junge. Ja, schön weiter so. Nein, doch. Oh. Je veux que tu joues au foot trop vite et très bon. Ah, was der Lenny nicht alles kann. Nächste Woche fange ich mit Deutsch an. Lass mich aber noch ein Wörtchen mehr verlieren über das Spiel gegen den HSV, denn auch wenn wir gewonnen haben, war natürlich nicht alles Gold, was da geglänzt hat, auch wenn natürlich BG ein bisschen da hervorgestochen hat und wir auch durchaus eine sehr, sehr gute erste Hälfte, wie ich fand, oder eine gute erste Hälfte abgeliefert haben. Das war sehr, sehr ansehnlich, da war Zug drin, da waren spielerische Elemente, sehr viel Passsicherheit drin, das hat sich dann auch in der Quote ausgedrückt, über 83% der Pässe sind angekommen im Spiel, das hat man dann auch gesehen, die Hamburger, und das hat man auch gesehen, die lagen nur bei 60%, was eigentlich ein katastrophaler oder nicht Bundesliga-tauglicher Wert ist. Ansonsten aber, und das muss man ganz klar sagen, nach der gelb-roten Karte, ich will nicht sagen, da ist ein bisschen der Faden gerissen, aber man konnte nicht so viel damit anfangen, jetzt einer mehr zu sein. Das sieht man zum Beispiel auch, dass die Zweikämpfe sehr, sehr ausgeglichen sind. Sogar die Torschüsse waren ausgeglichen über das gesamte Spiel. Und da muss man auch ganz ehrlich sagen, ein bisschen Pech und der ein oder andere Konter, den der HSV dann noch gesetzt hat, vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit, da hätte es auch nochmal anders ausgehen können. Jetzt war es nicht so, dass die Bälle massivst gefährlich aufs Tor gekommen wären vom Diego, aber trotzdem hat man dann in Anbetracht dessen, dass man eigentlich ein Mann mehr war, zu viel zugelassen, gerade was dann auch im Umschaltspiel in der Defensive, was das anbelangt. Und da muss man noch ein bisschen dran arbeiten, finde ich. Also man hat so ein bisschen geguckt, man hat den Matchplan, so sah es ein bisschen aus, dann, oh, beim Gegner verändert sich was, aber zu unseren Gunsten, aber das nutzen wir jetzt nicht, weil haben wir uns anders irgendwie vorgestellt. Also man war nicht so flexibel, habe ich so den Eindruck gehabt bei der ganzen Geschichte. Und das sollte man ja zumindest im Kopf auf die Reihe bringen, beziehungsweise erwarte ich dann auch vom Trainer gespannt, dass es spätestens in der Halbzeit dann die entsprechenden Ansagen oder Umstellungen auch gibt, um das auszunutzen. Ich habe so den Eindruck gehabt, ach, wir spielen jetzt mal so weiter wie bisher, weil das sah ja eigentlich ganz gut aus über weite Strecken. Man hätte aber dann noch ein bisschen mehr investieren müssen, weil eben Hamburg auch, ja, zugemauert hat, kann man ganz ehrlich sagen. Da ging ja dann fast gar nichts mehr, was so vorher gezeigt wurde mit dem offensiven Pressing, ist ja auch klar, mit einem Mann weniger, will ich jetzt auch gar nicht beschönigen oder schwachreden. Man hat sich da tapfer gewehrt, muss man beim Gegner auch mal anerkennen, aber dann auch unterm Strich, wenn das Tor dann fällt, und das war eine sehr schöne Aktion über Borja, Majoral und ein Tepp sowieso, und dann Mario Gomez hält noch einen Fuß hin und versenkt den sicher. Wenn das Tor dann fällt, dann darf sich halt auch nicht beschweren als Gegner, dann hast du halt sowohl deine Chancen im Konterspiel als auch logischerweise dann als Mannschaft insgesamt nicht genutzt bei einem Auswärtsspiel, und dann darfst du dich halt auch nicht beschweren. Besonders hervorheben möchte ich aber noch jemand anders, der gespielt hat gegen den HSV, und zwar ja eigentlich auf ungewohnter Position, nämlich Paul Seguin. Und das, ja, ist durchaus bravourös als rechter Verteidiger. Ein oder das andere Mal, um da jetzt mal mit dem Negativen anzufangen, bevor ich gleich zum Positiven komme, noch nicht so ganz sicher, was so das Passspiel angeht, habe ich so das Gefühl, oh, da waren so einige Dinger dabei, oh, den Querpass, den hätte ich mir jetzt mal geklemmt an seiner Stelle. Es hat dann fast postwendend zur Gefahr dann auch gesorgt, für Gefahr gesorgt. Aber was er insgesamt angeliefert hat, vor allen Dingen läuferisch, das war aller Ehren wert. Er ist auch der Spieler gewesen, der die meisten Ballkontakte sozusagen auf dem Platz gehabt hat. Insgesamt sogar. Und er hat zusammen mit Yannick Gerhardt die meisten Sprints absolviert und die weiteste Laufstrecke und so weiter und so fort. Also das war sehr, sehr fleißig, wie man es halt auch kennt. Intensive Läufe, so heißt das in der Statistik zum Beispiel, hat er da auch mit die meisten absolviert auf dem Platz und die meisten auch in der Wolfsburger Mannschaft. Also das war schon sehr, sehr ordentlich. Und ja, das zeigt auch, dass auf Paule gebaut werden kann, auch auf einer anderen Position. Ich glaube, das macht Valerian Ismael auch. Scheint sowas wie ein Lieblingsschüler zu sein vom Trainer. Und ja, bisher zahlt Paule das auch die Saison mit Leistung zurück. Und wie die Fans zufrieden sind mit dem Start nach der Winterpause, das werde ich auch besprechen mit meinem ersten Gast. Hashtag 20. Und bei mir am Telefon ist jetzt der Manuel vom Fanclub Hungrige Wölfe und gleichzeitig Mitglied im Fansteuerkreis für Hashtag 20. Hallo Manuel. Hallo Lenny. Bevor wir aber ausführlich auf Hashtag 20 eingehen, da gibt es ja wieder einiges Neues zu berichten, möchte ich einmal mit dir sportlich werden. Und zwar, wie hat dir denn der erste Auftritt des VfL gefallen nach der Winterpause? Also der Auftakt war gut, wir haben gewonnen. Allerdings war es eine Zeit lang etwas zerfahren und man dachte, die müssen doch jetzt endlich mal das Tor schießen. Wenn wir das nicht schießen, dann schießt es Hamburg oder das Spiel geht unentschieden aus. Aber ich denke, wir können alle froh sein, dass wir am Ende jetzt nochmal die 3 Punkte eingefahren haben. Was erwartest du denn von der Mannschaft jetzt im Jahr 2017 beziehungsweise bis zum Ende der Saison? Kurz und knapp, die sollen nicht absteigen. Also wir sollen nicht absteigen. Ich denke, das ist einfach jetzt das Ziel, eigentlich auch das einzige Ziel, was wir jetzt noch haben können. Wenn es mehr wird, okay, aber im Moment, denke ich, sollten wir uns erstmal festigen jetzt wieder in der Liga. Und ich denke, da sind wir auch auf einem guten Weg, das zu schaffen. Jo, das kann man sicherlich so bewerten. Kommen wir mal zu Hashtag 20. Da bist du ja Mitglied im sogenannten Fansteuerkreis, der das Filmprojekt unterstützt. Was findest du gut an Hashtag 20 und warum machst du bei dem Filmprojekt mit? Generell bin ich von Hashtag 20 einfach von dem gesamten Projekt begeistert. Hat mich auch damals zeitlich vor dem Produktionsteam gemeldet und auch meine Unterstützung angeboten. Und was hier auch, denke ich, wichtig ist, dass dieser Film von Fans für die Fans geschaffen wird und eben nicht als Imagefilm von in Anführungszeichen der GmbH in die Kinos kommen wird. Ich denke, das ist auch für viele Fans einfach wichtig, dass das ja bekannt ist. Jetzt arbeitest du da im Fansteuerkreis mit. Wie viele Leute seid ihr und was macht ihr da genau? Also im Steuerkreis selbst sind wir 3 Stück. Das ist zum einen die Berit von 11 Plus und Micha von den Weekend Brothers und ich. Dann haben wir noch eine kleine PR-Abteilung, das ist Lupo von den Supporters Wolfsburg und Marike von Linksaußen. Wir sind da eben als Team sozusagen zuständig für alle Fanaktionen, die jetzt außerhalb des Filmprojekts einfach zu tun haben, um diese, die Filmmacher, das Produktionsteam da eben zu entlasten. Und das klappt schon sehr gut, hat man auch gesehen am Samstag, da waren ja zahlreiche Infostände rund um die Arena platziert, das hattet ihr alles mit organisiert, auch auf der OFC-Versammlung hattet ihr darüber berichtet. Was habt ihr für ein Feedback bekommen von den Helfern, die da mitgemacht haben, aber auch von den Fans? Also wir sind sehr zufrieden mit dem ganzen Tag. Die Infostände wurden sowohl für die Information genutzt, als auch um das, Verteilen der Bändchen. Wir haben allein am Samstag rund 7.000 Euro an Spenden eingenommen, was für uns schon sehr erfolgreich ist. Damit meinst du ja die Sonderaktion mit den Armbändchen, 20 Jahre Erste Liga. Genau. Das ja unter anderem auch Marcel Schäfer später bei uns zu Gast in der Sendung auch im Doppelpass schon getragen hat. Und das Schöne ist ja, wenn wir nochmal auf die 7.000 Euro zurückkommen, für die wir uns natürlich als Filmteam recht herzlich bedanken, dass von eurer Seite noch gar nicht richtig angefangen worden ist zu sammeln sozusagen, sondern es passiert jetzt am Samstag mit einer großen Aktion, richtig? Genau, das steht jetzt erst am Samstag an. Zunächst wird es am Samstag sowieso eine Infoveranstaltung ab 12 Uhr geben im Nordkurvensaal. Da sind auch alle recht herzlich zu eingeladen, um sich einfach noch weitere Informationen rund um den Film zu besorgen. Wenn jemand Fragen hat, wie das alles stattfinden soll, wenn jemand Fragen zum Crowdfunding hat, kann gerne vorbeikommen und dann auch Fragen stellen. Es wird eine offene Fragerunde noch geben. Ansonsten, wie du schon sagtest, wird es eine ganz große Spendensammelaktion geben, die im und rund um das Stadion stattfinden wird. Jeder, der möchte, kann hier eben spenden und natürlich auch eines dieser begehrten Armbänder sich noch sichern. Jo, also ran an die Buletten und sich die Armbänder sichern. Ist ganz, ganz toll zu sehen, wie Leute wie du sich engagieren und das ganz, ganz vieles bekommen wir auch als Feedback Bock haben darauf, auf den Film. Und die Unterstützung geht auch nahtlos weiter. Die Supporters veranstalten ja demnächst ihr traditionelles Scampi-Essen. Da gibt es dann auch Nudeln satt und die Erlöse der Veranstaltung kommen auch Hashtag 20 zugute. Das Ganze findet am 25.02. ab 18 Uhr im Fansaal statt und ist ein tolles Beispiel auch dafür, wie sehr da alle an einem Strang ziehen und versuchen, dass der Film realisiert wird und dass wir hinterher ein tolles Ergebnis haben und einen tollen Film auf die Beine stellen können. Schon mal vielen Dank dafür. Zum Schluss, Manuel, möchte ich mit dir aber doch nochmal sportlich werden. Spiel gegen Augsburg am Samstag. Wie geht's aus und was erwartest du denn für ein Spiel? In der Hoffnung, dass wir an unsere letzten Siege anknüpfen können, würde ich auf ein 2-0 tippen. Das wäre dann auch quasi exakt das Ergebnis aus dem Hinspiel. Das war Manuel vom Fanclub Hungrige Wölfe und Mitglied im Fansteuerkreis für Hashtag 20 der VfL Fandoku. Ich danke dir für das Gespräch. Danke dir auch. Kurzpassspiel. Die Fans von Darmstadt 98 gehen auf die Barrikaden gegen ihren Spieler Enes Benhatira. Der soll nämlich irgendwie Kontakt zur Salafisten-Szene oder sowas haben. Ja, im Fußball, komische Männer mit merkwürdigen Ansichten, die alles irgendwie radikal verändern wollen. Das gibt's doch schon. Heißt doch FIFA. Mann, das Gesülze macht einen ja mürbe. Die haben doch nicht die leiseste Ahnung. Bei der schottischen Pokalauslosung hat es eine kleine Panne gegeben. Rockstar Rod Stewart war zu Gast und, sagen wir mal so, nicht ganz alleine. War ein bisschen angeschickert offensichtlich und das hat man ihm deutlich angemerkt. Jedenfalls kam er mit der Verlosung nicht so ganz klar. Das kennt man natürlich auch in der Bundesliga. Rattenstramm irgendwo seine Kugeln rausholen, das heißt beim FC Bayern Weihnachtsfeier. Cristiano Ronaldo will angeblich im kommenden Jahr heiraten. Probleme gibt es allerdings beim Finden der passenden Kirche. Denn offenbar hat keiner ausreichend Platz für die von Cristiano Ronaldo angeblich angeforderten 62 Spiegel. VfL intern. Und 2017 ist aus vielerlei Hinsicht, wie wir ja wissen, ein ganz besonderes Jahr als Wolfsburg-Fan aus Sicht des Vereins und ja, für ihn auch. Nämlich er ist 2017 10 Jahre beim VfL Wolfsburg und ich glaube, ich brauche ihn nicht genauer vorzustellen. Alle Wolfsburg-Fans kennen ihn und schätzen und lieben ihn. Hallo Marcel Schäfer. Hallo. Ja Mensch, 10 Jahre Marcel Schäfer beim VfL Wolfsburg. Sag mal, weißt du noch, was dir vom ersten Training durch den Kopf gegangen ist oder als du das erste Mal in Wolfsburg durch die Stadt gegangen bist damals? Ja, ich muss ja immer wieder betonen, also bevor ich beim VfL Wolfsburg unterschrieben habe, war ich nicht einmal in der Stadt zu Besuch, habe mir gewisse Sachen angeschaut. Ich bin sofort damals nach Schneverdingen ins Trainingslager zu Felix Magath und der Mannschaft gereist, habe dort auch meinen Vertrag unterschrieben, bin ja dann nach dem Trainingslager erst nach Wolfsburg gekommen. Ja, ich habe sie sehr, sehr angenehm wahrgenommen, aber ich glaube, dass man, wie ich es auch schon öfter betont habe, dass man Wolfsburg erst kennenlernen muss, um die Stadt zu schätzen und auch zu lieben. Natürlich hat sich da jetzt, wir haben ja gerade gesprochen, 2007, 2017, in 10 Jahren einiges getan, sowohl in der Stadt als auch bei mir. Ich glaube, uns verbindet, also mich und die Stadt, den Verein natürlich auch, Volkswagen, einiges. Meine 3 Kinder sind hier geboren worden. Wir haben sportlich super, super Erlebnisse gehabt mit der Deutschen Meisterschaft, mit dem DFB-Pokal. Aber auch haben wir uns durch schwierige Zeiten gekämpft. Von daher ist die Identifikation, sage ich mal, mit der Stadt, mit Volkswagen und natürlich mit unserem VfL riesengroß. Du bist ja jemand, der sich auch verstärkt um die jüngeren Spieler bei uns kümmert. Wer hat sich denn damals, als du neu warst, eigentlich so um dich gekümmert? Ich habe da gute Erfahrungen gemacht. Als junger Spieler hatte ich unter anderem zum Beispiel Slobodan Komjenovic, Karl-Heinz Flipsen, Torben Hoffmann, der jetzt unter anderem bei Sky arbeitet, haben sich um mich gekümmert, haben sich quasi uns jüngeren Spielern angenommen, haben uns abends mal zum Essen mitgenommen. Das war schon sehr, sehr hilfreich, weil sie uns viele Tipps, viele Ratschläge gegeben haben, die uns natürlich auf das Fußballgeschäft so ein bisschen vorbereiten. Natürlich hat man hier und da trotzdem, sage ich mal, naive Fehler gemacht, aber ich glaube, das gehört auch dazu. Man lernt aus seinen Erfahrungen. Und gerade deshalb sehe ich mich, wie viele andere, zum Beispiel Diego auch, in der Pflicht, gerade unsere jungen Spielern so ein bisschen an die Hand zu nehmen, um denen quasi unsere Erfahrungen so ein bisschen weiterzugeben und denen den Einstieg, glaube ich, ins Profigeschäft etwas zu erleichtern. Wie haben dich denn persönlich die 10 Jahre beim VfL verändert? Das prägt ja, glaube ich, ganz schön. Ja, also das absolut. Ne? Man muss schon sagen, 10 Jahre sind nicht mehr alltäglich, gerade im heutigen Fußballgeschäft, wo es doch vielleicht gang und gäbe ist, sage ich mal, nach 2, 3, 4 Jahren, sage ich mal, sich dann auch wieder zu verändern, sportlich vielleicht eine neue Herausforderung zu suchen. Die Möglichkeit gab es hier und da auch, natürlich. Aber für mich war immer klar, dass ich länger hier bleiben möchte. Ich habe mich ja immer wohlgefühlt. Wir hatten ja auch erfolgreiche Zeiten. Von daher ist es dann so, wenn man vielleicht mal eine schwierige Phase, sowohl mit dem Verein, aber auch persönlich durchlebt, dass man da natürlich nicht gleich bleibt, sondern auch mal durchkämpft, zusammen die schwierige Phase anpackt und das war bei mir eben auch so. Privat, muss ich sagen, bin ich als junger Hüpfer gekommen und jetzt bin ich quasi ein alter Hase, dreifacher Familienvater, alle in Wolfsburg geboren. Von daher ist es natürlich für mich auch ein Stück weit die Heimat geworden und für meine Kinder muss man ganz klar sagen, also für meine Kinder ist Wolfsburg einfach ihr Zuhause, ist ja klar, sie sind alle 3 hier geboren und wenn wir in meine Heimat fahren, so meiner Familie, dann fahren wir mal in einen Kurzurlaub, so der Wortlaut meiner Kinder und das ist auch schön zu hören, wir fühlen uns ja hier sehr, sehr wohl, wie gesagt, ich glaube, das merkt man auch, das brauche ich eigentlich gar nicht mehr groß betonen. Ich glaube, wegen solcher Äußerungen haben dich auch ganz, ganz viele Wölfe-Fans ins Herz geschlossen und eine hohe Meinung von dir. Da kann man ja fast schon vom Status einer Galionsfigur sprechen. Wie geht's dir denn persönlich damit, so ein bisschen auf den Sockel gehoben zu werden quasi? Ja, also das hört man natürlich gerne, aber letztendlich glaube ich, dass es immer wichtig ist oder für mich war es immer wichtig, dass man ehrlich ist, dass man authentisch bleibt, dass man sich selbst treu bleibt und das bin ich mir, glaube ich, immer geblieben. Ich natürlich fühle ich mich hier sehr wohl und schilder eigentlich nur meine Meinung über diese Stadt, über diesen Verein und das, was ich in den 10 Jahren wahrgenommen habe. Und das ist einfach durchweg positiv. Die Vorurteile, die quasi viele Menschen haben, die, muss man ja immer wieder betonen, die noch nie hier waren, die versuche ich natürlich immer ein bisschen davon zu überzeugen, einfach mal nach Wolfsburg zu kommen, sich selbst sag ich mal, ein Beispiel davon zu nehmen, wie schön die Stadt ist, was sie alles zu bieten hat, gerade für Familien. Und wenn die Leute dann mal da waren, dann hört man hier und da immer, oh, das Wochenende war leider zu kurz. Oder gewisse andere Aussagen, die dann schon auch für unsere Stadt sprechen. Sportliche Highlights hast du ja genannt, Meisterschaft auf alle Fälle, Pokalsieg würde ich da auch noch zuzählen. Dann aber auch so Tiefpunkte wie das Abstiegsendspiel sozusagen in Hoffenheim, was wir ja zum Glück ja siegreich gestalten konnten. Wenn du so zurückdenkst, welche kuriosen Geschichten oder welche Sachen, die da passiert sind in den letzten 10 Jahren, sind dir da gerne in Erinnerung oder vielleicht auch nicht so gern? Also ich muss ganz ehrlich sagen, selbst das war natürlich eine negative Phase, aber für mich persönlich, was die Emotionen betrifft, war das mit Sicherheit das heftigste Spiel in Hoffenheim, als wir damals fast mit einem Bein für 20 Minuten, glaube ich, in der zweiten Liga waren. Und sowas trägt natürlich auch unglaublich zur Identifikation, zur Bindung und zu dem Verhältnis, das jetzt so entstanden ist, natürlich bei. Also ich möchte diese Phase, die wir damals zusammen durchlebt haben, gar nicht missen. Genauso wenig natürlich wie die erfolgreichen, wie die Meisterschaft, den Pokalsieg, den Supercup. Das sind auch alles tolle Sachen, aber ich glaube, wenn man so lange in einem Verein ist und sich so mit dem Verein identifiziert, dann muss man auch mal wirklich so schwierige Phasen zusammen durchlebt haben, damit das so ist, wie es ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das klingt so einmal immer etwas doof, aber ich bin auch stolz auf diese Phase, wo man sowas Schwieriges, Sportliches schon mal durchlebt hat. Natürlich erinnere ich mich da auch gerne dran zurück, aber ich möchte es nie mehr durchmachen. Sagen wir es mal so. Ja, frag mich mal. Und ganz, ganz viele Würfe-Fans sehen das bestimmt genauso. Brauchen wir nicht nochmal. Jetzt ist ja 10 Jahre Marcel Schäfer gleichbedeutend beim VfL mit der Hälfte der Bundesliga-Zugehörigkeit. Riesenzeitspanne. Und die 20-jährige Bundesliga-Zugehörigkeit wird dieses Jahr auch besonders gewürdigt, unter anderem mit der VfL-Fan-Doku #20. Wie gefällt dir denn das Filmprojekt? Du bist da ja auch mit eingebunden und wie unterstützt ihr das von der Mannschaftsseite aus? Ja, also mir gefällt das super. Das ist wieder mal ein Beispiel dafür, dass in Wolfsburg nicht alles immer so ist, wie es dargestellt wird. Also es passiert einiges, entwickelt sich einiges, auch hier in der Fanszene. Ich wüsste nicht, wo mal so ein Film quasi produziert wurde von irgendeinem anderen Bundesligist. Ich finde es richtig toll. Ich habe hier und da die ersten 2 Trailer, glaube ich, gibt es ja im Moment, habe ich schon gesehen. Finde ich eine super Sache und ich glaube, da kann sich auch jeder dran beteiligen. Möchte ich natürlich auch aufrufen, wir als Mannschaft und natürlich auch ich beteiligen uns da auch, unterstützen dieses Projekt, wo wir nur können, stellen unter anderem zum Beispiel jetzt die 11 Siegertrikots, sage ich mal, die in der Startelf gegen den HSV waren, zur Verfügung, die dort quasi dann quasi als Prämie ausgeschrieben werden. Wir haben Tickets zur Verfügung gestellt. Wir haben sogar einen Besuch der Fußballwelt, wo man gegen einen Profi antritt. Also wir haben wirklich viele, viele Prämien zur Verfügung gestellt, wo wir natürlich hoffen, dass wir unseren Teil dazu beitragen, dass das wirklich ein großartiges Projekt wird, wovon ich übrigens überzeugt bin, dass es eins wird. Ja, schon mal vielen Dank dafür und danke auch an deine Mannschaftskollegen. Werden wir mal sportlich an dieser Stelle. Viel lief über weite Strecken der Saison noch nicht zusammen. Zuletzt gab es aber dann 3 Siege in Folge. Ist jetzt der Turnaround geschafft? Ja, wir hoffen das natürlich. Also ich glaube, nach der wirklich, muss man von der katastrophalen Vorrunde sprechen, die 2 letzten Spiele mal ausgenommen, haben wir es jetzt geschafft, sage ich mal, mit 3 Siegen im Rücken uns eine ordentliche Ausgangsposition für das Spiel gegen Augsburg zu verschaffen. Ich glaube, wenn wir da 3 Punkte hier in Wolfsburg behalten, haben wir 4 Siege hintereinander, haben wir wirklich, sage ich mal, eine gewisse Distanz in den Tabellen. Bellenkeller uns erarbeitet und dann versuchen wir natürlich auch in den Lauf zu kommen und so viele Punkte wie möglich zu holen. Ich glaube, es bringt im Moment nichts, über irgendwelche Ziele in dieser Saison noch nachzudenken. Ich glaube, das wäre einfach zu vermessen. Wir wissen, in welcher Situation wir waren. Wir hatten ja teilweise 10 Punkte, waren wirklich absolut im Tabellenkeller, das Selbstvertrauen wirklich am Boden. Von daher haben wir uns in den letzten Wochen wirklich ja, uns hart zurückgekämpft, haben uns wirklich eine deutlich bessere Ausgangsposition verschafft, als noch vor 2-3 Monaten das der Fall war. Und ich glaube, so muss es auch weitergehen. Ich müsste jetzt ja wahrscheinlich 5 Euro ins Phasenschein schmeißen. Aber es ist nun mal so, wir müssen in dieser Situation einfach von Spiel zu Spiel denken, so viele Punkte wie möglich sammeln. Und wenn wir aus der Situation raus sind, in der wir uns im Moment ja aktuell noch befinden, dann kann man auch über andere Dinge nachdenken. Ja, die 5 Euro, die nehme ich auch zur Not. Aber du hast selber gerade gesprochen von einer katastrophalen Hinrunde. Da möchte ich einmal nochmal nachfragen. Und zwar, wenn dann so viel auf eine Mannschaft einprasselt wie auf euch, wie geht man damit um? Zum Beispiel, wenn dann nach dem Leverkusen-Spiel die Fans vorm Tor stehen und eine Aussprache fordern, wenn ein Mitspieler wie Julian Draxler bei der Einwechslung ausgepfiffen wird. Wie geht man da als Mannschaft und wie seid ihr damit umgegangen mit dieser Situation? Was hat das mit euch gemacht? Naja, so natürlich ist es nicht angenehm. Darüber brauchen wir nicht reden. Aber letztendlich ist es auch das Recht der Fans, mal... ja, sag ich mal, Stellung zu beziehen, mal ihren Emotionen freien Lauf zu lassen, gerade nachdem wir wirklich wochenlang unseren Ansprüchen nicht gerecht geworden sind, wirklich teilweise miserable Leistungen auf den Platz gebracht haben. Aber trotzdem war es so, nachdem natürlich die Fans vor das Marathon-Tor gekommen waren, natürlich alle hier und da ihren Unmut geäußert haben, haben wir uns, wie es auch immer in Wolfsburg gelaufen ist in der Vergangenheit, haben wir uns zusammengesetzt mit einer Gruppierung, glaube ich, von 10 Vertretern der Fanszene, haben in Ruhe gewisse Dinge diskutiert und haben auch im nächsten Spiel gewonnen und haben uns zusammen im Prinzip aus der Situation rausgekämpft. Und so muss das auch sein. Dass mal da hier und da die Emotionen hochkochen und zu solchen Situationen führen, ich denke, das ist normal. Das ist Fußball und da sieht man auch, dass den Leuten unglaublich viel am VfL liegt. Ja, für mich, ich bin ja auch Fan von einer Footballmannschaft und bin auch wie so eine kleine Tarantel ab und zu auf der Couch, wenn sie verlieren. Bin aber auch, ne, ich kann kein Football spielen, aber lediglich ein Fan. Und ich glaube, das Schlimmste, was es gibt, ist ein Fan, der total emotionslos aus dem Stadion geht, wenn die Mannschaft gewinnt oder auch verliert. Ne? Ich glaube, das gehört einfach dazu. Wie gesagt, in den 90 Minuten muss man alles dafür tun, dass mein Verein, unser Verein quasi erfolgreich ist. Ist dem nicht so, dann gehört das auch dazu und damit müssen wir Spieler auch umgehen. Wir halten schon mal fest, Marcel Schäfer kann eine kleine Tarantel sein, das finde ich schon mal sehr schön. Aber zum Stichwort Identifikation wollte ich nochmal nachfragen. Und zwar ist das ja auch so ein Dauerthema bei den Fans. Du giltst als jemand, der da ja par excellence für steht. Müssen jetzt sozusagen alle Neuverpflichtungen erstmal durch einen Schäfi-Test? Wäre das ein gangbarer Weg oder wohin müsste sich der VfL Wolfsburg dahingehend noch entwickeln? Das wäre natürlich wünschenswert, wenn sich jeder hier wohlfühlt, wenn sich jeder zu 100% mit dem Verein identifiziert. Aber lediglich... wir wissen auch alle, dass das ein Wunschdenken ist. Ja, ich glaube, dass das vereinzelt bei vielen auch dann zustande kommt, wenn jemand über einen längeren Zeitraum hier in Wolfsburg spielt, der sich dann auch wohlfühlt, der sich natürlich mit dem Verein identifiziert. Aber wie eingangs bei einer Frage schon betont, muss man ja auch immer ehrlich bleiben, authentisch bleiben. Und ich glaube, dass man nach einem halben Jahr nicht davon sprechen kann, dass man diese Stadt liebt. Ja, ich glaube, das ist schwierig und das kommt auch gar nicht ehrlich rüber. Ich glaube, das entwickelt sich erst auch mit der Zeit, die man hier ist, die man im Verein ist. Und das muss man auch so sehen. Ja, ich glaube, dass man gewissen Spielern, die zum Beispiel Wolfsburg als Durchgangsstation sehen, gar nicht böse sein kann. Ich finde immer nur, es kommt auf die Leistung drauf an, es kommt auf die Zeit an, in der er für unseren Club spielt, dass er da immer 100% versucht abzurufen und sich komplett in den Dienst der Mannschaft und eben in den Verein stellt. Ist das der Fall? Glaube ich, da können wir auch keinen böse sein, wenn dann mal irgendjemand auf den Gedanken kommt, sich vielleicht sportlich zu verändern, eine neue Herausforderung sucht. Wichtig ist nur, dass wir es hinbekommen, dass wir natürlich Leute haben, klar, die Identifikationsfiguren sind. Ich glaube, da sind wir wieder auf einem guten Weg. Maxi Arnold, Robin Knoche, Paul Seguin, die sind jetzt auf dem Weg, da in die Fußstapfen von einigen zu treten. Da muss der Verein auch bemüht drum sein, diese Personen zu halten. Aber es gibt auch viele andere Spieler und da muss man eben sehen, dass die sich so wohl wie möglich hier fühlen und wir gemeinsam erfolgreich sind. Wenn dann, wie gesagt, wie eben erwähnt, Spieler mit dem Gedanken spielen, vielleicht nur 1-2 Jahre hier zu sein, dann ist es ja grundsätzlich kein Problem. Wie gesagt, man kann nur erwarten in der Zeit, wo sie hier sind, dass sie sich zu 100% in den Dienst des Vereins stellen. Und wenn das der Fall ist, glaube ich, dann haben wir alle, die Fans, die Spieler und alle Kollegen, überhaupt kein Problem damit. Im Vorfeld haben ja auch einige Wölfe-Radio-Hörer ein paar Fragen mitgegeben für dich. Die würde ich dir gerne mal stellen. Die erste kommt vom User Exil Niedersachse. Schöner Name, trifft ja auch auf mich zu. Was würde der erfahrene Marcel Schäfer dem jüngeren Marcel am Anfang der Karriere oder an einer anderen Stelle der Karriere für einen Tipp geben, wenn er das könnte? Ich muss ganz ehrlich sagen, dass man wird ja oft gefragt, ob man hier und da was ändern würde. Ich bin aber jemand, der eigentlich nicht einen Tag, nicht eine Sekunde zurückdrehen würde. Also ich bin sehr glücklich mit dem, wie alles gekommen ist, auch mit dem, dass ich 10 Jahre hier bin. Das ist schon was Besonderes und darauf bin ich einfach stolz. Ich glaube, dass ich meine Karriere, meine berufliche Laufbahn so gestaltet habe, dass ich immer alles zu 100% versucht habe zu machen, immer alles, sag ich mal, immer mein Bestes zu geben, um danach auf meine Karriere zu blicken und zu sagen, okay, das war das, was ich erreicht habe und darauf bin ich stolz. Ich glaube, das finde ich das Schlimmste, wenn man irgendwo zurückschaut und dann irgendwie sagt, ja, hätte ich nur da vielleicht ein bisschen mehr oder da noch ein bisschen mehr auf die Ernährung geachtet. Ich glaube, das ist etwas, was ich nie machen wollte und deshalb zu jedem Zeitpunkt, natürlich haben sich hier und da ein paar Dinge vielleicht als nicht so erfolgreich erwiesen, ein paar Dinge haben sich als sehr erfolgreich erwiesen, aber letztendlich habe ich zu jedem Zeitpunkt Entscheidungen aus tiefster Überzeugung getroffen und deshalb kann ich jetzt auch hier behaupten, ich würde alles wieder so tun, wie ich es gemacht habe. Marion Schmidt würde gern wissen, ist dein Haus grün-weiß eingerichtet? Ich muss ganz ehrlich sagen, also da würde ich Probleme bekommen. Also selbstverständlich habe ich bei mir in der Heimat ein Zimmer, wo alle Andenken, auch viele Trikots in grün und weiß natürlich hängen, ein Schal, von wo wir Champions League-Spiele hatten, als Erinnerung, viele Andenken. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also zu Hause, im Haushalt, auch was die Organisation betrifft, da ist meine Frau komplett der Chef, die macht das super und da gehört eben auch die Einrichtung unseres Wohnzimmers und alle anderen Zimmer dazu und da verlasse ich mich auf ihren Geschmack. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, das eine Zimmer, das ist so unser Ankleidezimmerbüro, das ist sogar in grün und weiß gestrichen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ob das jetzt Absicht von meiner Frau war, das muss ich ganz ehrlich sagen, mag ich jetzt zu bezweifeln. Ja, User Frank möchte noch wissen, wann findet denn die erste Stadtführung mit dir statt? Ja, habe ich ja angeboten beim Doppelpass. Also der Verein ist dabei, sich hier und da auch ein paar Gedanken zu machen, um was da auf die Beine zu stellen. Ich glaube, jeder weiß, wenn ich was sage, dann meine ich das auch ernst. Was wir da in der Zukunft da auf die Beine stellen, da müssen Sie sich noch etwas in Geduld üben. Ja, und dann natürlich noch die Frage, die fast alle Wölfe-Radio-Hörer gestellt haben oder mitgegeben haben, deswegen reiche ich es sehr gerne weiter. Was macht der Marcel im Sommer? Ja, geht er noch in die USA, fängt er an beim VfL, macht er Vereinsarbeit oder ist er noch so im Saft, dass er weiterspielt? Was kannst du, was darfst du, was möchtest du denn sagen dazu? Natürlich, ich darf und möchte was sagen. Es ist natürlich so, dass mein Vertrag im Sommer ausläuft und selbstverständlich sind wir im Moment mit dem Verein in Gesprächen, wo der Weg hinführt. Ob es jetzt die USA ist oder ob ich beim VfL anfange, das wissen wir noch nicht. Ich denke, dass es wie immer in den letzten Jahren war, dass die Vereinsvertreter und ich mich an einen Tisch setzen, die beste Lösung für beide Seiten suchen und das werden wir auch tun. Im Moment ist ja noch Transferperiode, von daher glaube ich, gibt es im Moment noch ein bisschen wichtigere Dinge zu klären als meine Person. Jeder weiß, dass wir sogar eine Vereinbarung, sage ich mal, nach meiner Karriere getroffen haben. Wann der Zeitpunkt ist und welche Funktion ich dann einnehmen werde, beziehungsweise welche Position ich dann im Verein begleiten werde, das wird man in den Gesprächen einfach sehen. Zum Schluss ist es natürlich gute Tradition im Wölferadio, mache ich immer so mit Spielern aus der Profimannschaft, das Spielchen zu spielen, ja, beende den Satz. Und zwar fange ich einen Satz an und du bringst dann, ja, in Kürze oder in kurzen Worten das Ganze zu Ende, okay? Ja. Gut, dann legen wir los mit Wolfsburg bedeutet mir... Sehr viel, ist meine zweite Heimat geworden und fühle mich hier sehr, sehr wohl. Felix Magath verdanke ich. Unglaublich viel. Er hat meine Karriere mit am meisten gefördert und glaube ich, durch ihn habe ich den Sprung in die erste Liga geschafft zum Nationalspieler. Mit ihm habe ich die deutsche Meisterschaft gewonnen. Von daher verbinde ich sehr, sehr viel Positives mit dem Namen Felix Magath. Der Spaßvogel in unserer Mannschaft ist? Max Grün. In meiner Freizeit mache ich am liebsten? In meiner Freizeit spiele ich am liebsten mit meinen Kindern. Den Super Bowl dieses Jahr gewinnt? Leider nicht die New York Giants, wir sind ja ausgeschieden. Von daher hoffe ich, dass Atlanta Falcons den Super Bowl gewinnen. Jo, wäre auch mein Tipp. Offense gewinnt diesmal Championship. Letzter Satz. Der VfL landet am Ende dieser Saison auf Platz. Ja, haben wir eben drüber gesprochen. Da ich nur kurz antworten darf, auf jeden Fall auf einem besseren Platz als auf dem wir im Moment stehen. Ja, lässt er sich nicht locken. Das war unsere treue Nummer 4, Marcel Schäfer, dieses Jahr 10 Jahre beim VfL Wolfsburg. Dankeschön und alles Gute und dass du möglichst bald auch wieder auf dem Platz stehen kannst. Sehr gerne, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Drei Chirurgen spielen auf dem Golfplatz und drehen da so ihre Runde und geben so ein bisschen voneinander an, sagt der Erste. Also ich hatte neulich einen Typen, den habe ich operiert, der hat sich alle Finger abgehackt. Den habe ich dann so zusammengeflickt, der ist jetzt Pianist und hat vor der Queen gespielt. Sagt der Zweite, ach, ist doch noch gar nichts. Ich hatte neulich einen Fall, da hat ein Mann beim Unfall beide Beine verloren. Die habe ich ihm wieder ran operiert und jetzt ist der Olympiasieger neulich geworden. Sagt der Dritte, ihr seid doch absolute Pfeifen. Ich habe einen Typ gehabt, der ist mit seinem Motorrad volle Elle gegen den Zug gegengebrettert. Da ist nur noch der Arsch von dem Typen und die Speichen vom Motorrad übrig geblieben. Den habe ich operiert und jetzt ist er Eintracht Braunschweig-Fan. Und manchmal wird sogar noch der alte Lenny überrascht, nämlich mit einer Sache, mit der ich überhaupt nicht gerechnet habe. Ich hatte ja letzte Woche aus Spaß hier mal den Jule-Song präsentiert, ihr erinnert euch vielleicht. Jule, lieber Jule, wo drückt dir der Schuh? Und so weiter und so fort. Und da hat mich dann ein Wölferadio-Hörer gefragt, Mensch, willst du den Jule-Song nicht mal so zur Verfügung stellen? Dann kann man sich den nochmal anhören. Da habe ich gesagt, ja, okay, wenn es interessiert, das machen wir doch mal. Und habt ihr mal Facebook reingestellt und ich sag's euch, Leute, und 16.000 Personen hat das erreicht, über 1.500 Mal angehört worden. Ich sag mal so, Wölfe Radio war heute die letzte Folge. Jetzt komponiere ich nur noch lustige Lieder und stelle sie bei Facebook rein. Da muss man doch auch reich und berühmt mit werden, gell? Späßchen beiseite. Ich hoffe, wir sehen uns alle Samstag im Stadion und peitschen die Wölfe zum Sieg, zum nächsten Heimsieg gegen Augsburg. Das wird, glaube ich, auch nicht so einfach. Die größte Gefahr liegt, glaube ich, darin, dass bei uns schon wieder viel zu viel rosa-rot gesehen werden könnte und Augsburg sozusagen ja nebenbei jetzt auch irgendwie erledigt wird. Die Hauptaufgabe, ja, ich hoffe, das ist bei den Spielern im Kopf nicht so drin. Aber ich denke, wenn sie eine ähnliche Leistung abrufen können wie gegen Hamburg, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit, dann sollte das was werden mit dem nächsten Heimdreier. Ansonsten erinnere ich gerne nochmal an die Infoveranstaltung zu Hashtag 20, Samstag 12 Uhr im Nordkurvensaal. Alle Fans aufgerufen, Fragen zu stellen, vorbeizukommen, habt ihr ja vorhin gehört. Und ja, anschließend wird gesammelt und ich hoffe, ihr habt eine Mark, einen Euro, einen Taler übrig für Hashtag 20, damit wir alle gemeinsam dieses tolle Filmprojekt gewuppt kriegen. Ja, und ihr wisst es, was jetzt kommt. Ich sag, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke. Das Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL. nur der VfL.